Was steht heute auf der Tagesordnung? Kinder, wie fühlen wir uns heute? Wir haben leider keine Betäubungsmittel. Was für ein Jammer!